immer rundherum und die Welt scheint sich im Tanz zu drehen. Davon wird mir im Kopf so kunterbunt und dumm. Doch ich finde es trotzdem wunderschön. Komm, steig doch ein und fahr mit mir. Ich fahre einmal, zweimal, dreimal um das Glück mit dir. Das Karussell fährt immer, immer rundherum für das hochverehrte Publikum. Hallo, hallo, ach, halten Sie doch an. Ich bin so froh, wenn ich mal still stehen kann. Ich rufe, halt ab, weiter geht's im Kreis. Das Karussell fährt immer, immer rundherum. Und die Welt scheint sich im Tanz zu drehen. Davon wird mir im Kopf weg und da rund und so. Doch ich finde es trotzdem wunderschön. Komm, steig doch ein, komm, steig doch ein und fahr mit mir. Und fahr mit mir. Ich fahre einmal, zweimal, dreimal um das Glück mit dir. Das Karussell fährt immer, immer rund. Für das hochverehrte Publikum. Wir haben verheert den Publikum.